Abbiamo tempo sufficiente per svolgere la discussione sia sulle tre relazioni che sono state tenute oggi pomeriggio e sia più in generale anche sull'intero convegno. Quindi io chiederei gentilmente, prego, ecco, usiamo sempre questa pratica. Alexander, nach den beeindruckenden Worten am Schluss und auf Ihren Vortrag überhaupt einzugehen, fällt mir etwas schwer, ein kritisches Wort anzufügen, und doch sollte man zwei Worte dazu sagen noch. Sie haben konsequent von Bulgaren gesprochen. Die Frage, ob alle Bulgaren sich unter diesem Begriff, unter diesem ethnischen Begriff wiedererkennen würden oder als Makedonen bezeichnen würden, könnte man zumindest in den Raum stellen. Und das Zweite ist, in dieser Gegend gibt es eine gemischte Population, die Albaner, Griechen und andere einschließt. Nur zur Erwähnung, das ist der Vollständigkeit halber vielleicht. Zu dem Vortrag von Herrn Kollegen Retegin nur einen Hinweis. Der gesprochene Text war nur ein Teil des geschriebenen Textes. Den geschriebenen Text hätte ich, sagen wir, könnte ich voller unterschreiben als den gesprochenen, weil dort, sagen wir, im gesprochenen Text doch ein bisschen mehr Idylle mitschwang als in dem geschriebenen Text. Dass Rumänien in der Zwischenkriegszeit durchgehend ein demokratischer Staat ohne Fehler gewesen sei, würden Sie auch nicht unterschreiben wollen. Es gab eine Reihe von Problemen, und gerade was etwa die Behandlung von Minderheiten betrifft, ist für die rumänische Zwischenkriegszeit manchmal ein Unterschied zwischen liberalen Worten und einer doch administrativen Politik zu finden, die Liberalität unterlaufen hat. Manchmal geht es nicht nur um die Festlegung von Schulgesetzen, sondern auch um die Frage der Enteignungen, der Wegnahme von Möglichkeiten liberaler Selbstgestaltung. Das betraf etwa die Sachsen, denen die rumänische liberale Schulgesetzgebung weniger gegeben hat, als ihnen die ökonomische Gesetzgebung genommen hat. Vielen Dank. Altre richieste di intervento? Prego, bitte sehr. Soltan Sass. Ich möchte auch zum Wörter von Professor Alexander mich anknüpfen und meinem Freund, Kollegen Retegin einiges sagen. Ich würde vermutlich 4 Minuten lang sprechen. Also das ist für mich jetzt die erste Zusammenfassung in den letzten Jahrzehnten, was ich von rumänischer Seite sehe, und ich finde als einen ganz guten Anfang. Und zeigt meiner Meinung nach eine Richtung, eine mögliche Richtung der Forschungen. Und ich glaube, dass in diesem Bereich gibt es eine Möglichkeit und gibt es die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit in diesem Bereich. Und wir sind also tatsächlich dafür, in Kooperation solche Arbeiten durchzuführen. Wie viele solche Probleme sind, das hat schon Herr Professor Alexander erwähnt. Ich will hier also nur ein paar Momente hinweisen. Eins, es sind viele Werke ungarischerseits schon vor dem Jahre 1935, welche mit der Problematik sich beschäftigen. Einige davon sind auch seriöse Werke, also nicht nur nach 1935. Kommen diese Studien. Zweitens, einige Fragen würden wir oder würde ich selbst anders betrachten, und nur ganz kurz zu erwähnen. Also, was Professor Retegin sagt, isolierte Szenen der Unzufriedenheit. Das ist eine sehr schwere Frage. Was bedeutet isolierte Szene der Unzufriedenheit in der Politik und in der Lage der Minoritäten? Oder konstruktive Kooperation der deutschen Minderheit, nicht? Was soll andererseits bedeuten, die destruktive Verhaltenswesen der anderen nicht? Also das ist nochmal eine Frage, was man einmal so gründlich besprochen könnte. Aber etwas länger über die Sachsen in Siebenbürgen, um nicht einen ungarisch-rumänischen Streit hier vorzuführen. Professor Rettegan erwähnte, dass also die Sachsen standen am Rande der Gesellschaft, Bindestrich wie die Rumänen. Also im Falle der Sachsen ist das sehr, sehr problematisch. Die Sachsen waren am besten entwickelt, hatten am besten entwickelte Gesellschaft im ganz Königreich Ungarn. Also sie hatten eine gesunde Sozialstruktur, ein reiches, relativ reiches Bauerntum, das also fast farmerartig gelebt hat, eine Kirchenautonomie, die Reste der sächsischen Universität. Diese Sachen kann auch am Anfang des Jahrhunderts, worüber man im Falle von Ungarn oder Rumänen gar nicht sprechen kann. Also das finde ich als eine sehr wichtige Sache, dass es geht um eine moderne Gesellschaft. Sie hatten natürlich auch nationale Beschwerden, aber nicht so weit wie die Rumänen oder andere Nationalitäten. Zweitens über die gesetzliche Lage der Minderheiten der Zwischenkriegszeit. Ja, also diese Gesetze sind da und diese Gesetze im Allgemeinen sind liberale Gesetze. Aber der Beschluss von Karlsburg Alba Iulia vom Dezember 1918, das ist nie Gesetz geworden. Oder nur ein Satz, der Staat, also Transsilvanien, Siebenbürgen, vereinigt sich mit Rumänien für die Ewigkeit, aber die anderen Beschlüsse nicht. Politisch konnte man darauf hinweisen, nicht? Also politisch hatte das eine Bedeutung, aber Rechtsinhalt hatte gar nicht. Und ebenso die Verfassung vom 23, seine moderne Verfassung, obwohl eben Herr Professor Rettegan erwähnt, dass also Unterschied gibt es zwischen Religionen, Einstufung, also sind bessere Religionen und schlimmere Religionen. Aber es ist ein liberales Gesetz. Aber erklärt den Staat auch diese, wie früher die Ungarn gemacht haben, als Nationalstaat, obwohl die Bevölkerung also nur bis 72% rumänisch gewesen ist, laut offizieller Statistik aus dem Jahre 30. Und gab es kein Nationalitätengesetz. Das ist dann auch ein Nachteil von der Konstruktion zwischen den, der Zwischenkriegszeitperiode. Zum Schulwesen, ja, das hat Herr Professor Alexander erwähnt. Das ist eine von den größten Fragen, dass also man wirklich ruhig, langsam und mit viel, viel Geduld und mit viel Empathie betrachten sollte. Aber theoretisch hat der Staat unterstützt, auch die Schulen der Minderheiten. In der Wahrheit, zwischen 1918 und 1938, hatten die ungarischen kirchlichen Schulen nur zweimal staatliche Unterstützung bekommen. Einmal von Averescu, einmal, wenn ich mich recht erinnere, von Maniu-Regierung. Und relativ kleine Summen, die kirchliche ungarische Schulen. Während die Deutschen haben bekommen. Was zeigt das? Das zeigt, dass also die Minoritäten waren eher politisch behandelt und nicht vor allem, also, was sie sozusagen gebührt haben. Mit der Charakter, der demokratischen Charakter des Staates, ja, das hat schon Herr Professor Alexander erwähnt, diese Doppelheit der Systeme ist immer da. Praktisch während der ganzen Periode gab es mehr oder weniger auch Ausnahmezustand im Land, nicht? Das aber auch stört wieder die demokratischen Verhältnisse. Und noch eine letzte Bemerkung, eine allgemeine Bemerkung für Osteuropa. Und das betrifft nicht nur Rumänien. Herr Kollege Rettegan, mein Freund, hat erwähnt zweimal das Termin Konzessionen. Ja. Also schon von der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, die Rechte der Nationalitäten waren von den Regierungen als Konzessionen betrachten, und nicht so etwas, was sie gebühren, was etwas selbstständig wäre. Also immer als eine politische Frage betrachtet. Das haben die Ungarn gemacht, auch von den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also es ist keine rumänische Spezialität. Aber ich glaube, dass also müssen wir eines Tages mit dieser Konzessionsauffassung abrechnen. Und ich glaube, das zeigt das. Also haben wir ziemlich viel zu tun gemeinsam. Dankeschön. Danke. Ci sono altre richieste di intervento in questa direzione? Bitte sehr. I'm sorry to speak English, but I suppose that the majority would be able to understand me. I'd like to pay attention to some more philosophical problem of relations with minorities between two worlds. It is necessary to understand that at this period of history, a nation became a substitute of religion in the mass consciousness. In the 17th or previous centuries, the principle, the face of ruler is the face of his people, was absolutely reality in Europe. But in 19th century, situation changed. Faith declined, and the idea of nation as substitute to faith began to grow. And after the First World War, this ideological principle became the principle of politics. And Versailles system was a system of quasi-religious idea that the ethnicity is the main principle of organizing the state. The state ought to be organized around some ethnic, around some nationality. That's why we meet with the principle of ethnical minority, because the majority, ethnical majority, is the nation who possess the state. And in the state, besides it, there are some minorities, the rights of which ought to be preserved. But you see that this quasi-religious ideology finished with quasi-religious war, the Second World War, where the ideas of ethnical superiority became the principle of political strategy of all the nations who which took part in this Second World War, not only Germany or Italy, but also of the Soviet Union. And now we meet with these two principles again. In the third world, we meet the principle of religious fundamentalism. So the attempt to make the religion the principle of the whole life of some state or some population of the state. So Muslim fundamentalism or Hindu fundamentalism in India, for example. But here in Europe, we now again meet the idea of ethnical fundamentalism. After the 50 years of neglecting the principle of ethnicity as a political principle, now we meet again with the principle of ethnical minorities and ethnical majority. Maybe it is possible to find some another approach to the reality of ethnicity. I think that it's a real problem. Because now in Europe, here in Europe, we can solve the problem of religious minorities. Everybody can believe and go to their church, to their synagogue, and nobody is interested in his faith. It's his own, his private task. But as an opposition to religion, the idea of ethnical identification or to be expressed through the language. So it's not only inner, but it's also an idea, a principle of auto-expression. And now it's necessary, I suppose, to find some principle which overgo the principle of ethnical minority, the rights of minority. Because it's necessary to see that minority and majority are the groups of population with equal rights. It is very difficult to imagine that in Una ethnic states, the citizens of other ethnical identification who are not minority, but who are the group with the same rights and the rights for their language also. So the principle of majority and minority in ethnicity is the principle of interwar situation, some ethnical romanticism, some neo-religious renaissance in ethnical realization. And now I suppose it is necessary to find the third way, because the way of ethnicity was a terrible way. In the report of Professor Dmitrov, we see as the realization of the principle of pure ethnic state finished in the great ethnical deportations, and at last it finished in war. In other situations, for example, in our country, great deportations also finished in a very tragedy. The situation of plebiscites, Versailles plebiscites, also failed to solve the situation. And maybe now it is necessary to find some third solution of this problem of ethnicity. Maybe it is necessary to find some international approach through some international organization to preserve not the rights of minorities, but the rights of all ethnicities, both majorities and minorities, in all the states. It's necessary to stress that not the principle of land with population of some ethnicity, but the principle of men who live on the land is the main principle of humanity. Every person ought to have the right be on his land, on the land of his ancestors, the real possessor of his own language, of his own culture, and not a minority which is ought to be defended. So, as to me, the experience of the Versailles system and the experience of our country, which tried to produce some other system of solving of ethnical problem, the both these salvations are negative. The experience is negative. And it is not wise to return to the principles of interwar salvations. It's necessary to find some other salvation of this problem. And we scientists who work in the field of ethnical relations ought to pay our to do our best to solve this problem. And I especially want to note the approach of Professor Kokosensky, because his approach is very right, in very right way, that every nation ought to understand its own mistakes in approach to other ethnicities. And this is the only way to find the right solution of the problem of ethnos. And when we suppose our ethnos a real possessor of land and power on some land, and other ethnical groups are groups of minorities, right solution never will find. So I hope that we can give some scientific solution of these problems of ethnical groups in Europe in the 21st century. Thank you. Sì, molte grazie professor Zuboff per questo intervento che potrebbe essere effettivamente considerato come un intervento di commento finale ai lavori di questi giorni, no? Per l'ampiezza di pensiero che ha portato e per la speranza anche che ha voluto versare qui in questo nostro incontro. Tuttavia noi possiamo andare avanti ancora un po' nella discussione e chiedo se ci sono altri interventi, sì, chiedo se ci sono prima altri interventi sulla stessa linea che finora è stata condotta e se no possiamo dare la parola ai nostri tre relatori che sono stati tutti chiamati in causa. Ja, bitte sehr, vielleicht Sie können als erster sprechen. Ja. Ich freue mich sehr darüber, dass meine Arbeit eine so große Interesse entsteht. Da leider mein Deutsch viele und größere Verbesserungen verlangt, ich werde meine kurze Antwort in Rumänisch geben. Und mein Kollege Zafi wird gebeten, meine Sätze ins Italienisch oder ins Deutsche vielleicht übersetzen. Responso il mio va più forte, scurt, insa concret. E parlerò molto brevemente, ma andrò ai fatti. În mod firesc se pot face diverse gradații între statele democratice. Naturalmente esistono gradazioni nella democraticità di uno stato. Nu există un singur fel de democrație care să aibă un caracter absolut. Non esiste una democrazia assoluta. În comparație însă cu regimul din Ungaria din această perioadă, în comparație cu regimul comunist din Uniunea Sovietică vecină, în comparație cu regimul din Bulgaria vecină, eu consider că regimul politic din România, chiar dacă este amendabil din foarte multe puncte de vedere, constituie totuși în sine, are totuși în sine un caracter democratic statul român. Dunque, e comparativamente, quindi perché i gradi di democraticità sono relativi alla situazione del Stato ungherese prima della Seconda Guerra Mondiale e poi dell'Unione Sovietica e della Bulgaria dopo, dimostrano che la Romania interbellica ha avuto un notevole grado di democraticità. Referitor la situazione economica sassilor. Per quel che riguarda la situazione economica dei sassoni di Transilvania. Este adevărat și eu în textul meu am scris acest lucru că prin legea din 1937 è vero, come ho scritto anch'io nel mio contributo, che tramite la legge del 1937 averea comună a populației săsești din Transilvania a fost confiscată de către statul român, a fost naționalizată și din această avere s-a constituit o fundație culturală care a purtat numele de Mihai Viteazul. È vero, come dice appunto, che con questa legge lo Stato rumeno ha sottratto, ha nazionalizzato alla comunità sassone i suoi beni comuni e che con questi soldi è stata creata una fondazione culturale che porta il nome di un eroe della storia rumena, Mihai Viteazu. Referitor la comportamentul politic al sașilor, la atitudinea lor față de statul român, desigur că situația economică deosebită, incomparabil mai bună a sașilor, a avut o contribuție importantă în trasarea acestei politici. Dar, în același timp, nu trebuie să pierdem din vedere nici faptul că populația germană era izolată în cadrul statului român, iar ea nu avea în apropiere statul german pe care să se poată sprijini așa cum a fost, s-a sprijinit în realitate și a fost sprijinită minoritatea maghiară din Transilvania. Sì, è vero che a causa del suo relativo benessere economico la minoranza tedesca, i sassoni di Transilvania e Romania hanno avuto un trattamento diverso rispetto alle altre minoranze, ma bisogna tenere conto che la loro posizione geografica nel cuore del paese non permetteva loro di appoggiarsi ad uno stato vicino, come è stato il caso degli ungheresi che si sono appoggiati e hanno ricevuto aiuti dallo Stato ungherese. Referitor la ad una hotărârile adunării de la Alba Iulia, desigur acestea n-au constituit legi prin ele însele. Adunarea nu era, nu avea caracterul unui parlament. Deci due parole adesso sulla deliberazione di Alba Iulia. A Alba Iulia i rumeni di Transilvania hanno deciso di proclamare l'unione politica con lo Stato rumeno, che già esisteva da una quarantina d'anni. Ecco, con questa dichiarazione però i rumeni di Transilvania avevano anche espresso alcuni desiderata. Fra questi vi era anche che le nazionalità presenti in Transilvania trovassero una favorevole sistemazione nel futuro Stato rumeno. Bisogna tenere conto che la Romania precedente la Prima Guerra Mondiale era uno Stato quasi omogeneo dal punto di vista nazionale, non aveva minoranze. Situația. Cu toate acestea însă, multe din componentele hotărârilor de la Alba Iulia au fost adoptate în legile ulterioare ale statului român. E fra queste appunto desiderate dei rumeni transilvani, molti sono poi stati però recepiti dal Parlamento rumeno. Referitor la numărul școlilor maghiare din Transilvania după 1918, ceea ce aș vrea să spun aici este faptul că rețeaua școlilor maghiare dinainte de 1918 ha rimasto aproape intacta su forma scolilor confessionale. Per quel che riguarda la situazione delle scuole di lingua ungherese in Romania, devo segnalare, dice il professore Tegan, che il loro numero è rimasto praticamente invariato. Praticamente invariato. Au fost create scuole confessionale maghiare chiar și în localitățile în care statul român a susținut școală de stat cu limba de predare maghiară, cu scopul de a scoate elevii români de sub influența școlilor de stat. Dice appunto che lo Stato rumeno ha addirittura favorito l'apertura di scuole pubbliche con lingua ungherese, anche là dove già c'erano scuole confessionali, per portare i ragazzi a questo primo tipo di scuola. Este însă perfect adevărat că numărul școlilor maghiare, deci cu limba de predare maghiare susținută de statul român, a fost foarte mic în raport cu numărul populației maghiare din Transilvania. Tuttavia bisogna riconoscere che il numero delle scuole con lingua di insegnamento ungherese in Romania è rimasto inferiore alle esigenze del gruppo ungherese. Au existat în total în 1932 circa 400 asemenea școli. Nel 32 esistevano 400 scuole di questo tipo. A căro număr a scăzut apoi. Poi però è diminuito. Aceasta. Molte grazie, molte grazie. La parola forse a Je remets en français, si vous permettez, Monsieur le Président, ça va un petit peu. Oui, donnez de la. Je regrette pour nos collègues de langue allemande, mais ils doivent aussi apprendre un peu de français. Oui, le professeur Alexandre, il parle toutes les langues de l'Europe et il va me comprendre en français. Je vous remercie de votre question. Et j'aurais pu vous répondre tout simplement, dans le traité concernant les minorités en Grèce, che la Grèce ha signé avec les grandes puissances, on parle de Bulgare. Dans la convention d'échange réciproque et volontaire de population gréco-bulgare, on parle de Bulgare. Ce sont deux actes internationaux et je ne vais pas compliquer plus la question parce que si je dois appliquer des notions qui ont été créées plus tard, macédoniens, etc., un concept à partir, je dirais, ou une nation macédonienne à partir de 1945, ça va nous compliquer la vie. Mais il s'agit d'une population bulgare. Et là, si vous permettez, je vous dirais que c'est un droit international, c'est une preuve irréfutable qui définit le caractère de cette population. Parce qu'à l'époque, nous avions plusieurs doctrines. Nous avions la doctrine serbe qui déclarait cette population serbe, serbe du sud. Les Macédoniens, comme vous savez bien, soit à la conférence de la paix, soit avec toute la doctrine serbe entre deux guerres mondiales, cette population a été déclarée serbe du sud, soit dans la Macédoine de Varda, soit dans la Macédoine grecque. Maintenant, lorsque la question s'est posée d'expulser la population de la part de la Grèce, qui était très conscient, vous savez, Venizelos et le gouvernement grec, ils voyaient une présence d'une population importante, même du point de vue quantitatif. C'est eux qui ont suggéré, conseillé, une convention spéciale pour changer la structure démographique du pays. S'il s'agissait des Macédoniens ou des Serbes du Sud, pourquoi on ne les a pas expulsés en Serbie ou en Yougoslavie? On les a expulsés en Bulgarie. D'ailleurs, les émigrations dans ce sens commencent au début du siècle, ou même depuis le congrès de Berlin. Mais nous avons de cette région si tragique au cœur des Balkans et qui est si importante aujourd'hui, nous avons une population qu'on a manipulée dans toutes les directions. Parce que la Macédoine, on peut la déclarer comme une Suisse dans le cœur des Balkans. Là, il y a toutes les populations présentées des Balkans. Mais il y a une majorité que je vais employer le terme slavophone, je n'ose pas dire de caractère bulgare, qui prédomine. Et d'ailleurs, là, je répète, nous pouvons comprendre par cette action de quoi il s'agit. La Yougoslavie et la Serbie s'est opposée avec acharnement à ce projet d'émigration parce qu'on définissait le caractère de l'affinité ethnique. Alors, vous voyez, j'espère que je donne satisfaction à votre question et que légèrement, j'entame une thèse qui est très grave et je n'oserais pas l'exposer ici, mais c'est que, avec ces questions minoritaires et ethniques, nous sommes arrivés de diviser un seul peuple, un seul, comme c'était le cas de l'Allemagne, n'est-ce pas, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu les États divisés. Ce qui n'était pas logique, n'est-ce pas? Les vaincus, il fallait les diviser, il fallait les affaiblir. C'était vraiment des décisions politiques graves. L'Allemagne, c'est un grand pays, elle a réussi à se réunir et elle fait maintenant une force dans les Balkans, dans l'Europe. Mais dans les Balkans, nous avons des petits peuples. Et là, il nous vient une thèse à la tête que peut-être le peuple bulgare vit aujourd'hui en deux États, dans l'État Bulgarie et dans l'État la Macédoine, que certains voisins ne veulent pas reconnaître. Mais la situation est grave. Et là aussi, nous pouvons comprendre un petit peu la politique étrangère bulgare. ils ont toujours reconnu l'État de Macédoine, et même c'était le premier État de reconnaître la souveraineté de la Macédoine l'année passée, mais ils n'ont jamais reconnu la nation. Même si on dit que État et nation, l'État a usurpé le concept de nation, n'est-ce pas? Il y en a des exceptions, et vous voyez, dans les Balkans, on vit des expériences qui sont dangereuses. Mais je vous dis, j'abandonne ce terrain pour plaider toujours la formule internationale, et je me suis bien gardé, en traitant le problème des émigrations dans les Balkans, de prendre parti, c'était dans l'objectivité complète. Merci bien. Herr Kosinski, Sie haben das Wort. Ich möchte mich nur für Ihre Geduld bedanken und alles, was ich über Referat gehört habe, werde ich in der Version zur Veröffentlichung alles berücksichtigen. Ja, danke schön. Professor Prodi, vuoi dare una parola di chiusura? No.